Ich war allein im Rennen. Ah ja. War allein, es war so klar von vornherein. Also. Ja. Sowas von falsch halt alles. Also. Das sah man an meinem Gesichtsausdruck an, meinem linken, blöd rein blinkenden Auge hat man das angesehen. Dass ich da so. Also, dass ich da so jeder Konkurrent da also zurückziehen muss. Ich bin stolz darauf. Also, das ist mein erster Preis, den ich gewonnen habe, die erste Anerkennung. Mhm. Also, ich fühle mich gut damit. Richtig eine runde Sache halt. Schöne Feier auch. Gute Auszeichnung. Ich gratuliere Ihnen nochmal. Dankeschön. Also, es. Ich habe jetzt da noch nicht so drüber nachgedacht, weil die Freude auch zu groß war. Also, erstmal. Ja. Ich meine. Ich hätte ja auch, also es war klar, ich war allein im Rennen, das war eigentlich klar, aber man weiß ja doch nie. Kann ja immer noch was dazwischen kommen. Mhm. Ein zweiter Idiot, der dann in der Schlussphase dann doch noch irgendwie noch blöder ist als ich, kann passieren. Aber ich war der Sache ziemlich sicher und ich war ja auch, wie gesagt, dann konsequent der Einzige im Rennen. Und da habe ich mir gedacht, also erstmal alle vier von sich strecken und dann die nächste Etappe abwarten. Mhm. Ist das so Ihr Lebensmotto? Erstmal eine Etappe und dann genau, ja, weiter gucken. Zu mehr bin ich auch nicht in der Lage. Also wie gesagt, ich kann das nur kurzfristig sehen. Pläne in der nächsten Zukunft sind jetzt weitermachen wie bisher oder ganz weitermachen. Sie sehen ja, ich habe jetzt einen Preis gewonnen. Hm. Vielleicht noch ein Stück blöder werden. Also ich meine, es wird schwierig sein, weil ich eigentlich schon ziemlich unten angekommen bin, aber die Grenzen sind halt, ist offen halt. Also Sie sind schon ein Mensch, der an die Grenzen geht und auch möglichst drüber hinaus. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, also wenn mehr möglich ist, dann mache ich noch mehr. Also noch weiter runter halt. Ich gratuliere nochmals. Dankeschön. Sie sind ja, ich bin total happy und sag mir natürlich, vielleicht kann ich mich jetzt ja auch zur Ruhe setzen. Das ist die andere Sache. Also, ich habe jetzt wirklich, ich habe auch noch nicht so eine Erfahrung mit Preisen. Und sehen Sie die Gefahr bei sich auch oder sind Sie da eher nüchtern und sagen, ich bleibe auf dem Teppich? Was das alltägliche Leben anbetrifft, ich bin ja dem dermaßen entrückt schon, dass ich also da kein Problem sehe, dann da rauszufallen, weil das ja schon geschieht, der Prozess ist ja schon erfolgt. Mhm. Ich sehe mich eher bestätigt in dem. Sonst hätte ich den Preis ja auch nicht gesehen, beziehungsweise bekommen. Also für mich ist es eine Bestätigung, dieses dem Alltäglichen entrückt sein. Ich bin ja schon völlig weggefallen. Ja, jetzt ist mir doch glatt die Frage entfallen. Ja, dann nochmal kurz auf meinen Preis trinken. Ja, ich gucke, jetzt ist auch ein Status sehr schön, also. Überrascht oder haben Sie den Preis eher als verdiente Anerkennung entgegengenommen? Ich sagte Ihnen ja, dass ich ziemlich weit unten angekommen bin und ich denke, ist natürlich noch mehr möglich nach unten, das stimmt schon, aber ich bin eigentlich schon ziemlich gut dabei gewesen. Also ich denke, die Auszeichnung ist berechtigt. Es hat sich auch kein anderer gefunden. Wenn ich das richtig sehe. Oder liege ich da ganz falsch? Das ist richtig. Sei denn, mir sei da was entfallen, aber ich denke, mein war, hab mich da alleine durchgekämpft, aber also, ein Anflug eines Widerstreiters, beziehungsweise einer Person, die mir den Titel streitig machen würde, selbst das wurde ja, hab ich am Keim ersticken können. Empfanden Sie danach oder währenddessen sowas wie Gewissensbisse? Nee. Auch nachträglich jetzt nicht. Ah nein, nee, nachträglich überhaupt nicht. Oder war das schon immer ein Charakterzug von Ihnen, der sich vielleicht jetzt weiter durchgesetzt hat? Vielleicht kann ich das besser vermitteln jetzt. ja. was mit mir los ist. Ja. Ja, möglicherweise einfach selbstsicherer auftreten. Genau, ja, also vielleicht bin ich, vielleicht ist das weniger Erfahrung als Abgestumpftheit, die ganz gut, also mit der ja. Blödheit eigentlich auch. Das kommt ganz gut zusammen. Das dann. Stimmt, das, ja, ja, ja. das sehen sie mir auch an. Also, ja, ja. also schon konsequent. Oder im Gegenteil, vielleicht eher unsicherer. Ich fühle mich natürlich jetzt stark. Ist ja. klar, also ich fühle mich sicher, also ich habe ja mein Lebensziel erreicht. Ja, ich möchte noch einmal mein Glas erheben. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ein solcher Abstieg so aus einer unglaublichen Medienpräsenz in ein mögliches Nichts schwer zu verkraften ist. Denken Sie heute schon daran, wie es sein könnte, wenn Sie plötzlich nicht mehr in diesem im Licht der Öffentlichkeit stehen. Machen Sie sich darüber manchmal Gedanken oder tangiert Sie das jetzt überhaupt nicht? Im Moment habe ich mir darüber noch nicht keine Gedanken gemacht. Wenn Sie mir das jetzt so sagen, ist natürlich richtig. Sie geben mir den Ansatz dazu, darüber nachzudenken und ich sage ja, nach unten sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, das muss man natürlich dann doch ausnutzen bzw. ausschlachten. Diesen Spielraum, der unendlich ist zwischen dem, was man erreicht hat und was noch möglich ist. Das habe ich eben gerade vielleicht nicht ganz im Auge behalten. Ich habe ja links hier mal die Trophäe hier, die ja würdevoll mich anstarrt. Das muss man vielleicht ja kurz erklären, das ist eine silberne Trophäe aus Vollsilber, wenn ich das richtig sehe. Und recht formschön. Ja, es stimmt, dass da ist man natürlich. Wenn man so ein Stück in der Hand halten darf, betätscheln darf, dann ist man natürlich schon glücklich und denkt an nichts. Aber die Gefahr ist natürlich da. Ich bin aber doch zuversichtlich. Ich habe ja jetzt keinen Kandidaten gehabt, keinen Gegenkandidaten. Ich meine, ich habe ja klare Verhältnisse geschaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass meiner Blödheit keine Grenzen gesetzt sind, dass da noch Luft ist. Viel Luft oder wenig Luft? Da ist noch Luft. Da ist noch Luft. Ach ja, so. Da ist Luft. Das ist also, da kann also noch runtergefahren werden, denke ich. Interessieren, wie Ihr unmittelbares Lebensumfeld auf diesen Preis reagiert. Wie tritt man Ihnen gegenüber beim Bäcker, beim Fleischer, beim Optiker? Begegnet man ihnen mit mehr Hochachtung, mit mehr Respekt oder spüren sie ganz im Gegenteil eher ein Gefühl von Missgunst und Neid? Anders gefragt, entsprechen die Reaktionen auf der Straße ihren Erwartungen oder eher nicht? Ich habe eher das Gefühl, dass hier ein grenzenloser Neid jetzt vorherrscht. Und das macht natürlich Eindruck. Und natürlich die Leute, ich weiß nicht, ob es Achtung ist, aber die Leute haben natürlich, hätten natürlich auch gerne so eine schöne Trophäe, was ich auch verstehen kann, sehen sich dieses schöne Stück mal an. So. Spüren Sie im beruflichen Umfeld Nachteile? Was ja zu erwarten wäre und was Ihnen auch zu wünschen wäre. Anders gefragt, hat man Sie weiter nach unten durchgereicht oder ist alles beim Status quo geblieben? Ich meine, die Sache ist ja so, dass ich ja schon für die meisten ja sowieso schon unten angekommen bin. Das heißt, da gibt es ja, das ist ja auch gerade diese Herausforderung, die ich hatte, aufzuzeigen, dass es nach unten immer noch Grenzen gibt. Dass die Grenzen geöffnet werden können nach unten. Ja, ja. Jetzt bin ich also schon ich arbeite jetzt schon seit 18 Jahren im Keller halt, so alleine. So, ich muss da so, meine Aufgabe ist pro Tag 2 Kilo Papier zu zerreißen, manuell. Ja. So an Maschinen lässt man mich nicht. An die Maschine lässt man sie nicht? Die Leute haben halt schon gesehen, dass ich so, die haben halt nicht dieses Talent gesehen, inwieweit diese Blödheit also wirklich echt ist. Doch es kommen ab und zu, also kommen mal Leute mit dem Kaffee vorbei und sagen, also es ist schon eine gute Sache. Mhm. Auch der Chef hat gesagt, mindestens Kinder, also wenigstens haben sie mal was erreicht. Könnte durchaus sein, dass diese Außenseiterrolle Ihnen schadet. Denken Sie nicht? Kann natürlich sein, dass es eine Mobbing-Kampagne auf mich zukommt. Da habe ich mich, muss ich mich natürlich mit auseinandersetzen, dass da vielleicht was kommen wird. Sich vorzustellen, dass Sie morgen aufwachen und feststellen, dass das Ganze nur ein böser Traum war, ein schöner böser Traum. Da könnte es mit mir durchgehen. Also da würde ich dieses Mikrofon direkt also zu Kleinholz verarbeiten. Vielleicht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, also ob da noch mehr geht oder nicht. Ich habe ja mein Ziel jetzt erreicht, ich habe den Preis ja. Mehr kann ich ja nicht erreichen. Ich mache weiter so. Weiter solid blöd. Und so, dann... Entschuldigung, so was? Solid blöd. Lied blöd. Also solide blöde. Solide blöde, gut, das habe ich verstanden, ja. Also auf dieser soliden, blöden Basis mache ich weiter. Es wird sich wahrscheinlich von Natur aus ergeben, dass sich also einander, dass die Blödheit sich noch weiter akzentuiert. So bin ich guter Dinge. Ja, und dann, wenn wieder eine Jury auf mich zukommt und sagt, okay, da muss man einen Preis verteilen, dann bin ich nicht dagegen.